Hebrews chapter 10. Hebräer Kapitel 10. And Numbers 13. Und 4. Mose Kapitel 13. Yeah. Well, it's a sad day today, September 11th. Der 11. September, der heutige Tag, ist ein trauriger Tag. And I had the TV on today. I was taping things. And ich habe mir das Fernsehen angeschaut. Ich habe Sachen auch aufgenommen. They read everyone's name today. Heute wurde der Name eines jeden verlesen. Took almost 3 hours, I think. Und das hat 3 Stunden gedauert. And I thought, wow, could you imagine when they open the books at the White Throne Judgment? Und ich habe mir gedacht, stell dir vor, sie öffnen die Bücher im Weißen Throngericht. And they start reading the names of everyone. Und es werden die Namen verlesen. Who eternally perished. Von denen, die ewig untergehen. Right? Revelation 20, the second death. Offenbarung 20, der zweite Tod. Wow. How long that will take. Und das wird lang dauern. When the masses and masses and masses of people. Wenn die Massen und Massen und Massen von Leuten. Not just some 3000 or so. Nicht nur jetzt 3000. Nicht nur etwa 3 million. Oder auch nicht 3 Millionen. Or 30 million. Oder 30 Millionen. Or 300 million. Oder 300 Millionen. Not 3 billion. Auch nicht 3 Milliarden. Maybe somewhere near 3 billion, 30 billion. Vielleicht 30 Milliarden. Wow. And then we'll really understand. Und dann verstehen wir auch. The price that Jesus paid. Den Preis, den Jesus bezahlt hat. And who he was. Und wer er war. So, Hebrews chapter 10. Hebräer Kapitel 10, Vers 23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Not forsaking our own assembling together, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, as is the habit of some, wie es bei einigen Sitte ist. So it is today too, und heute ist es auch so. But encouraging one another, sondern einander ermuntern. And all the more as you see the day drawing near. Und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannähen seht. Okay, Numbers chapter 13. 4. Mose 13. Israel is at Kadesh Barnea. Israel ist jetzt in Kadesh Barnea. They have been in the wilderness. Die waren in der Wüste. And they are south of the promised land. Und sie sind jetzt südlich des verheißenen Landes. And now they send in spies. Dann schickten sie Späher hinein, Spione, to look at the land, das Land anzusehen. Beginning of Numbers 13, das fängt an in Kapitel 13. And the spies are named here. Diese Späher werden sogar namentlich erwähnt. They are leaders of tribes. Anführer von Stämmen. They're not just anybody. Die sind nicht irgendwer. These are responsible, verantwortliche people, Leute. And their names are mentioned. Verse 4, Shammah. Vers 4, Shammah. Verse 5, Shaphath. Shaphat. Verse 6, Caleb. Vers 6, Caleb. 7, Eagle. 7, Eagle. 8, Joshua. 8, Joshua. Or Hoshua. Oder Hoshea. 9, Palti. 9, Palti. 10, Kandil. Or Kadil. 10, Gadil. 11, Gadi. 11, Gade. 12, Amiel. 12, Amiel. 13, Sethur. 13, Sethur. 14, Habi, Nabi. 14, Nabi. And 15, Geul. 15, Geul. These were, and then 16, Joshua. Is his changed, Moses changed his name to Joshua. Und 16, Joshua, also Moses hat den Namen geändert. 12 leaders. 12 Anführer. Going into the promised land to spy it out. Gehen in das verheißene Land und spähen es. 12 highly respected men. Hochrespektierte Leute. Responsible. Verantwortlich. Hard working. Schwere Arbeiter. But in verse 30, in Vers 30 jedoch, it says, then Caleb quieted the people before Moses and said, Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte: We should by all means go up and take possession of it, for we shall surely overcome it. Lasst uns nur hinaufziehen und es in Besitz geben, denn wir werden es gewiss bezwingen. 31. But the men who had gone up with him said, Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten: We are not able to go up against the people. Wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen. For they are too strong for us. Denn sie sind stärker wie wir. So they gave out to the sons of Israel a bad report of the land which they had spied out. Und sie brachten unter den Söhnen Israel ein böses Gericht über das Land auf, das sie ausgekundschaftet hatten, und sagten: Saying, the land through which we have gone in spying it out is a land that devours its inhabitants. Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. And all the people whom we saw in it are men of great size. Und alles Volk, das wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. They also saw the Nephilim. Und auch haben wir die Nephilim gesehen. Or whatever. Yeah. The sons of Anak, die Söhne Anaks, are the part of Nephilim. Ein Teil von Nephilim. And we became like grasshoppers. In our own sight. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken. And so we were in their sight. Und so waren wir auch in ihren Augen. But Caleb said, we're more than able. Caleb sagte jedoch, wir sind mehr als fähig. They said, we are not able. Sie sagten, wir sind nicht fähig. But the Lord said in Ephesians 3:20, aber in Epheser 3:20 sagte Gott, right? For he, Paul speaking, Paulus spricht, For God is able, Gott ist fähig, to do zu tun, far more exceedingly abundantly, weit mehr überaus alle Maßen hinaus, far more abundantly beyond, weit mehr über alle Maßen hinaus und jenseits, all that we can ask or think, über alles hinaus und alles, was wir uns nur erdenken können. This is the way Caleb was thinking. Und Caleb dachte eben so. But these other people were thinking in their own strength. Doch die anderen Leute dachten ihrer eigenen Stärke gemäß. Now flip over to Joshua chapter 14. Gehen wir nach Joshua Kapitel 14. And we see Caleb 40 years later. Und wir sehen Caleb 40 Jahre später. Joshua 14. 40 years later. Wir sind jetzt 40 Jahre weiter vorne. How old are you tonight? Wie alt seid ihr heute? I'm 44. Ich bin 44. So this is I'm going to be 84 in 40 years. Also in 40 Jahren bin ich dann 84. How old will you be? Wie alt werdet ihr sein? 40 years from tonight. In 40 Jahren. What has happened in our church? Ist was passiert in unserer was passiert in der Gemeinde? Was werden wir gesehen what haben? Has God done beyond what we asked or thought? Was wird Gott getan haben jenseits dessen, was wir uns auch nur erdacht haben? When we stand here, wenn wir hier stehen, the Lord doesn't return, wenn der Herr nicht vorher schon kommt, and we say it's 40 years later, und wir sagen, es sind jetzt 40 Jahre from später, that Wednesday night, von diesem Mittwoch, September 11, 2002, I'm 84 years old now. Jetzt bin ich 84. And let's testify all that God was able to do. Lass uns jetzt Zeugnis geben über all dem, was Gott fähig zu tun war. Far more exceedingly beyond. Weit mehr über alle Maßen hinaus. What we ask or thought. Was wir bitten oder erdenken. Can we really believe? Können wir wirklich glauben? That out of the hundreds and hundreds, if not thousands, of people down at the Rathaus. Dass von den Hunderten, ja, vielleicht Tausenden Leuten im Rathaus, that there's not a handful that fear God, dass nicht wenigstens eine Handvoll ist, die Gott fürchtet, that there's not a handful that if we pray for them, dass nicht nur eine Handvoll da ist, dass wenn wir für sie beten, that they can be the salt of the earth there, dass sie das Salz der Erde sein können. Is that beyond what we could ask or think? Ist es jenseits von dem, was wir uns denken können? Look at this here, verse 6. Vers 6. Then the sons of Judah drew near to Joshua in Gilgal. Da traten die Söhne Judah vor Joshua in Gilgal. And Caleb, the son of Jephunneh. Und Caleb, der Sohn des Jephunneh. The Kenizzite. Der Kenizzite. Yeah, Kenizzite said to him. Sagte zu ihm. You know the word which the Lord spoke to Moses, the man of God. Du kennst das Wort, das der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, concerning you and me in Kadesh Barnea. Meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea geredet hat. Amazing, huh? Erstaunlich. Here's Caleb speaking to Joshua 40 years later. Caleb adressiert Joshua jetzt 40 Jahre später. Do you remember the word that the Lord spoke to me and you? Erinnerst du dich, was der Herr zu dir und mir gesagt hat vor 40 Jahren? Remember that, Joshua? Erinnerst du dich, Joshua? I was 40 years old. 40 Jahre war ich alt. When Moses, the servant of the Lord, sent me from Kadesh Barnea. Als Mose, der Knecht des Herrn, mich von Kadesh Barnea aussandte, to spy out the land. Um das Land auszukundschaften. And I brought word back to him as it was in my heart. Und ich brachte ihm Antwort, wie es in meinem Herzen war. Which was, we are more than able. Und das hat damals geheißen, wir sind mehr als bereit oder fähig. Nevertheless, my brethren, meine Brüder aber, who went up with me, die mit mir hinaufgezogen waren, made the heart of the people melt with fear. Machten das Herz des Volkes verzagt, also es ist vor Furcht geschmolzen. And all of those 10 men perished. Und all die 10 gingen unter, oder? God sent them a sickness and they all died. Gott schickte ihnen Krankheit und sie starben weg. God was not impressed. Gott war nicht beeindruckt. By their natural honesty. Von ihrer natürlichen Ehrlichkeit. You know these words. Well, ich muss ehrlich sagen. When you say, I just wenn gotta man diese, be honest. Ich möchte ehrlich sein. You do? Aha, wirklich? Do you want me to tell you what God did to the 10 spies who were honest? Gut, soll ich dir sagen, was Gott mit diesen 10 ehrlichen Kundschaftern getan hat? Honest in the natural? Ehrlich im Natürlichen? Ehrlich zu sagen. Ehrlich, honestly to say. Well, ja. Don't be honest in the natural. I don't want to know. Sei nicht auf in der natürlichen Weise ehrlich. Well, honestly. Ehrlich. To say what Satan is putting on my heart. Zu sagen, was Satan jetzt auf mein Herz getan hat. I don't want to know about that. Das interessiert mich nicht. Watch this. Nevertheless, my brethren. Aber nicht so wenige meine Brüder. He knew them personally. Er kannte sie persönlich. They were not just names to him. Das waren nicht nur Namen. They were faces. Das waren Gesichter. They were people. Leute waren they das. Were leaders. Anführer they waren were das. Men. Männer waren das. They were das. Responsible in the natural. Sie waren in Verantwortung. They had children. Sie hatten Kinder. He knew them. Er kannte he had sie. Eaten with them. Er aß mit ihnen. Nevertheless, my brethren who went up with me. Nichtsdestoweniger, meine Brüder, die mit mir hinaufzogen. Made the heart of the people melt with machten fear. Das Herz des Volkes verzagt. But aber I followed the Lord my God fully. Bin dem Herrn meinem Gott treu nachgefolgt. So Moses swore on that day saying. Da schwor Mose an demselben Tag. Surely the land on which your foot has trodden shall be an inheritance to you and your children forever. Wenn nicht das Land, auf das dein Fuß getreten ist, dir und deinen Söhnen für ewig zum Erbteil wird. Because you have followed the Lord my God fully. Denn du bist dem Herrn meinem Gott treu nachgefolgt. Now behold. Und siehe nun. The Lord has let me live. Der Herr hat mich am Leben erhalten. Just as he spoke. So wie er es gesagt hat. These 45 years. Es sind nun 45 Jahre. Correction. So it's 45 years later. 45 Jahre sind es. That means I'll be 89. Dann bin ich 89. How old will you be in 45 years? Wie alt wirst du in 45 Jahren? Gerald, how old will you be? 91. 91. Ja. Okay. In 45 years from the time that the Lord spoke this word to Moses. Seitdem der Herr dieses Wort zu Mose geredet hat. When Israel walked in the wilderness. Als Israel in der Wüste umherzog. And now behold, I am 85 years old today. Und nun heute bin ich 85. Happy birthday, Caleb. Alles Gute zum Geburtstag, Caleb. 85 years old today. 85 Jahre, und zwar heute. Which is evidence that they had birthdays back then, birthday parties, right? Das ist der Beweis, dass es schon damals Geburtstagspartys he gab. He knew the day of his birth. That's great. Er wusste seinen Geburtstag. Verse 11. Here it is. Vers 11. I am still as strong today. Ich bin heute noch so stark. As I was in the day Moses sent me. Wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. As my strength was then, wie meine Kraft damals, so my strength is now. So ist meine Kraft jetzt. For war, sowohl zum Kampf, and for going out and coming in. Als auch um aus- und einzuziehen. Now then. Und nun, now that I've said all that, nachdem all das gesagt wurde, now then, nun, give me this mountain. Gib mir diesen Berg. So the King James says. So steht's in der King James. In my Bible it says, give me this hill country. Gib mir das Bergland, steht in but I like meiner the Bibel. King James. Aber der King James gefällt mir besser. Give me this mountain. Gib mir diesen Berg. Do you know what mountain that was? Wisst ihr, welcher Berg das war? That was a mountain you didn't want. Das ist ein Berg, den du gar nicht haben willst. Because that was a mountain where the sons of Anak, weil das war ein Berg, wo die Söhne Anaks, who were the most feared in the land, die am gefürchtetsten waren, had withdrawn to, sich zurückgezogen haben, and had survived 45 years, und dort 45 Jahre sich verborgen gehalten as haben. Israel was taking the land and cleaning everything up, während Israel das Land einnahm und alles reinigte, the sons of Anak had withdrawn to a mountain, haben diese Söhne Anaks sich im Berg verzogen. And they were hiding up there and secure up there. Und die haben sich dort verschanzt. And here's Caleb. Und hier ist Caleb. And he says it's 45 years later. Und er sagt, es sind jetzt 45 Jahre vorbei. Joshua, do you remember? Joshua, kannst du dich erinnern? When the Lord promised through Moses. Als der Herr durch Mose verhieß. The man of God. Der Mann Gottes. Do you remember? Erinnerst du dich? When he promised us this land? Als uns dieses Land gab, well, oder so verheißen hat. Birthday to me today. Heute habe ich Geburtstag. I'm 85 years old. Heute bin ich 85. I'm 85 years old. 85. Joshua. Joshua. And I feel as strong today as I did when I was 40. Und ich fühle mich genauso stark wie mit 40. This feisty little guy. Dieser bissige kleine Kerl. Maybe gray hair, maybe no hair. Vielleicht graues Haar, vielleicht kein Haar. Joshua, do you remember? Joshua, erinnerst du dich? My strength is now as it was then. Meine Stärke ist noch so wie damals. Reminds me of Pastor Stevens, you know? Das erinnert mich an Pastor Stevens. My strength is now as it was then. Meine Stärke ist jetzt so wie sie damals war. So now then, und Joshua. Deswegen, Joshua. Give me this mountain. Gib mir diesen Berg. What? Ja. Was? I'm not done yet. Und außerdem, I haven't stopped my walk with God. Mein Wandel mit Gott hat noch nicht aufgehört. I'm as serious today as I was then. Und ich meine so ernst wie damals. I have the faith today that I did then. Ich habe den Glauben heute, den ich damals and hatte. Like I told the nation Israel back then, und so wie ich der Nation Israels es damals that sagte, we are more than able. Und damals sagte, wir sind mehr als fähig. I believe it today. So glaube ich es auch heute. So I've got one request. Also noch eine Bitte. I want the mountain, ich will den Berg, where the sons of Anak are hiding. Söhnen Anaks, wo die sich verstecken. And I want that to be my inheritance. Und das ist mein Erbte. Wow. That's amazing. Das ist erstaunlich. The spirit of Caleb. Der Geist von Caleb. Give me that mountain that's fortified. Gib mir diesen befestigten Berg. Because he said, weil er sagte, Vers 12, now then give me this mountain, nun gib mir dieses Gebirge, about which the Lord spoke on that day, von dem der Herr an jenem Tag geredet hat. For you heard on that day that Anakim were there, denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Anakiter dort with sind, great fortified cities, und große feste Städte. Perhaps the Lord will be with me. Vielleicht ist der Herr mit mir. And I shall drive them out, dass as ich sie the Lord has spoken. So wie der Herr geredet hat. So Joshua blessed him. Und Joshua segnete ihn. And gave him Hebron, and gave Hebron to Caleb. Und gab Hebron zu Caleb. Amazing. Erstaunlich. Amazing. I'm 26 years a Christian now. Jetzt bin ich 26 Jahre in two weeks. In zwei Wochen. 26 years. 26 and Jahre. I feel strong as I did then. Und ich fühle mich so stark wie damals. And I want to feel strong as I do now in 40 years. Und in 40 Jahren möchte ich mich noch immer so stark fühlen. I don't want to waver. Ich will nicht wanken. I want Hebrews 10:23 to be my life. Ich will Hebräer 10:23 mein Leben sein. Do not waver. Nicht wanken. Hold to the to your confession. Am Bekenntnis festzuhalten. For the Lord is faithful. Weil der Herr treu ist. I like Psalm 121. Mir gefällt Psalm 121. You can turn there for a moment. Schauen wir uns das für einen Moment an. Psalm 121. Psalm 121. I I'm almost there. I can't quite get it. Here it is, Psalm 121. Wow. Be there in a second. Here we are. Verse 1, I lift up my eyes to the mountains. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. I lift my eyes up to the mountains. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Can be applied two ways. Das ist zweifach anwendbar. The mountains of mercy. Die Berge der Barmherzigkeit. Or the mountains of my problems. Oder die Berge meines Problems. I lift my eyes up to the mountains that stand before me. Ich hebe meine Augen auf die Berge, die vor mir stehen. I lift my eyes to this neighborhood. Ich erhebe meine Augen zur Nachbarschaft. I lift my eyes to this district. Ich erhebe meine Augen zu diesem Bezirk. I lift my eyes to this country. Ich hebe die Augen zu diesem Land. I lift my eyes to the government. Ich hebe meine Augen zur Regierung. To the educators. Zu den Ausbildern. To those in the university. Zu denen in den Universitäten. I lift my eyes to the families. Ich hebe meine Augen zu den Familien. I lift my eyes to what's happening on the girdle. Zu dem, was am Gürtel passiert. I lift my eyes to the people living in the countryside. Oder zu den Leuten, die am Land leben. I lift my eyes to the athletes. Ich hebe meine Augen zu den Sportlern. From whence cometh my help? Von wo meine Hilfe kommt? My help comes from the Lord who made heaven and earth. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. He will not allow your foot to slip. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. He who keeps you will not slumber. Dein Hüter schlummert nicht. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Siehe, nicht schläft noch schlummert der Hüter Israels. The Lord is your keeper. Der Herr ist dein Hüter. The Lord is your shade on your right hand. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. The sun will not smite you by day. Am Tag wird die Sonne nicht stechen. Nor the moon by night. Der Mond nicht bei Nacht. The Lord will protect you from all evil. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. He will keep your soul. Er wird deine Seele behüten. And here it is, the same thing that Caleb said. Und hier ist das Gleiche, was Caleb sagte. The Lord will guard your going out and your coming in. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten. From this time forth and forever. Von nun an bis in Ewigkeit. What are we asking God for? Worum bitten wir Gott? What are we going out for? Wo gehen wir hin oder was gehen wir zu? When I go to work, what am I going out for? Wenn ich in die Arbeit gehe, auf was gehe ich zu? Am I going out to do God's will? Gehe ich, um Gottes Willen zu tun? Am I going out as the servant of the Lord? Gehe ich als der Diener Gottes? If I'm not, I don't need protection. Wenn nicht, brauche ich keinen Schutz. Right, because I'm already Revelations 3:17. Weil ich bin schon in Offenbarung 3:17. Right, I'm already lukewarm. Lauwarm. And the Lord will spit me out of his mouth. Der Herr wird mich aus dem Mund ausspucken. Actually in verse 16. In 16 bereits schon. But if I'm walking with the Lord, aber wenn ich mit dem Herrn gehe, if I'm believing God, wenn ich Gott glaube, for that which is beyond, um das, was jenseits ist, abundantly beyond, weit, more abundantly, noch beyond, weit, come jenseits, on, Gerald, far more abundantly, weit beyond, noch mehr jenseits. If I'm believing God for these things, wenn ich Gott diese Dinge glaube, God is guarding me, wenn Gott mich behütet, my going out, mein Ausgang, my going to the pulpit. Mein Weg zur Kanzel. When we go out, we're so vulnerable. Wenn wir hinausgehen, sind wir so verletzlich. It's the time when the devil comes in. Es ist dann, wenn der Teufel reinkommt. When I'm taking those first steps of faith. Wenn ich diese ersten Schritte des Glaubens mache. When I'm not sure. Wenn ich nicht sicher bin. When I'm walking by faith. Wenn ich im Glauben gehe. When I'm knocking sight away. Wenn ich die Sicht von mir wegstoße. When my confession. Wenn mein Zeugnis, when I'm holding my confession, wenn ich mir an einem Zeugnis festhalte, when meiner I don't Überzeugung, waver by sight, wenn ich nicht wanken will, when I'm saying like the three Hebrew boys, my God is able, wenn ich wie die drei Hebräer sagen werde, mein Gott ist fähig, you put us in the fire, du gib uns in den Ofen, and we'll tell you this, O King, wir sagen das, O König, that whether God delivers us or not, ob Gott uns befreit oder nicht, let it be known. Lass es dir wissen, that he is able, dass er fähig ist, to deliver us, uns freizusetzen. You know that. Du weißt and es. That's our confession. Und das ist unser Bekenntnis. And I'm going out, und ich gehe hinaus, to work, in die Arbeit. I'm going to the pulpit with a confession. Ich gehe in die Kanzel mit einem Bekenntnis. I'm sitting here, I'm waiting. Ich sitze hier, ich warte. I have to preach. Ich muss predigen. I'm not like, oh no, one more time, oh no. Ich denke mir nicht, No, I'm like David. Come on. So wie David. He's going toward Goliath. Der geht auf Goliath and zu. He's a bit angry in the spirit. Der ist im Geist verärgert. He's running toward the giant. Er rennt auf diesen Feind zu. He's not walking, dragging his sword. Er schleift sein Schwert nicht hinter nach oder seine beziehungsweise seine Schleuder. Oh no. Oh Lord, you'll have to help me. Oh Herr, du musst really big. Mir helfen, das ist sehr groß. No! Nein. The bigger they are, the harder they fall. Je größer sie sind, desto lauter fallen sie. The confession. Das Zeugnis. Not wavering. Nicht wanken. The confession of our lips. Das Zeugnis unserer Lippen. Not just our thoughts. Nicht nur die Gedanken. But what we're saying. Sondern was wir sagen. The power of life and death is in the tongue. Die Macht von Leben und Tod ist im Mund, in der Zunge. Speaking forth. Aussprechen. And David said, "Let it be known." Und David sagte, lasst es euch wissen. The battle is the Lord's. Die Schlacht gehört and zu Gott. And today, und heute, he will give me your head. Wird er mir deinen Kopf geben. And your body to the birds of the field. Und deinen Leib für die Vögel des Feldes. And here's Caleb. Und hier ist Caleb. Same spirit. Der gleiche Geist. Before David. Vor David. A confession. Ein Zeugnis. We are more than able. Wir sind mehr als fähig. I've seen the sons of Anak. Ich habe die Söhne Anaks gesehen. I've seen them. Ich habe sie gesehen. I've walked through the neighborhood. Ich bin durch die Nachbarschaft gegangen. I've seen the people. Ich habe die Leute I've gesehen. Been down to the Kärntner Straße. Ich war auf der Kärntner Straße. I've been to the Rathaus. Ich war beim Rathaus. I've seen the people. Ich habe die Leute gesehen. But I'm going to confess we're more than able. Doch werde ich sagen, wir sind mehr als fähig. Because I live with a God, weil ich lebe mit einem Gott, who does beyond, der jenseits tut. Abundantly beyond. Reichlich more jenseits. Abundantly beyond. Mehr reichlich jenseits. More abundantly beyond. Weit mehr reichlich jenseits. Anything we ask or think. Alles, was wir denken oder bitten. This is my confession. Das ist mein Zeugnis. All the days of my life. Alle Tage meines Lebens. And he will guard my going out. Und er wird meinen Ausgang behüten. When I'm taking a step of faith, wenn ich einen Glaubensschritt tue, he will guard my going out. Dann wird er wenn ich ausgehe, wird er mich behüten. Thank you. When I go to the pulpit, wenn ich in die Kanzel gehe, he's gonna guard my going out. Er wird meinen Weg dahin behüten. He's gonna be there. Er wird da sein. As I open the word, wenn ich das Wort he eröffne, will be there. Er wird da sein. And I've got to remember, und ich muss mich erinnern, when I close it, wenn ich es schließe, he will be there. Wird er da sein. By faith, im Glauben, he will be there. Wird er da sein. It's interesting, I'm the most attacked before I speak and I'm the most attacked right after. Ich fühle mich am meisten angegriffen, bevor ich spreche und am meisten angegriffen, nachdem ich spreche. And isn't it, there's got to be a principle there. Da muss ein Prinzip da that sein. We're so vulnerable. Wir sind so verwundbar. Right at the moment of faith. Im Glaubensmoment. When we feel God wants us to do this. Wenn wir spüren, Gott will, dass wir das tun. God wants me to go to church. Gott möchte, dass ich zum Gottesdienst God wants komme. Me to give this to the church. Er möchte, dass ich das der Gemeinde to gebe. Make this donation. Zum Beispiel dieses Geschenk zu machen. And he guards me there. Und er behütet mich. If I'm walking in faith, wenn ich im Glauben gehe. He is able. Ist er fähig. He guards my going out. Er behütet, wenn ich weggehe, and my coming back. Und mein Zurückgehen. And I've prayed so often, und ich habe gebetet so oft, that Lord, when I go to the pulpit, dass Herr, wenn ich in die Kanzel steige, im Glauben, I want to walk back to my seat with the same faith. Möchte ich mit demselben Glauben zurück in den Sessel. And if I say things, und wenn ich Dinge sage, and I'm not sure why, und ich nicht weiß warum, then I will have a confession as I walk back. Dann werde ich ein Zeugnis haben am Weg zurück. And if nobody says hi to me that night at the door, und wenn mir bei der Tür niemand Hallo sagt, I will not waver. Werde ich nicht wanken. I will say I went up by faith. Ich werde sagen, ich bin im Glauben and dahin aufgegangen. Here by faith. Ich stehe hier im Glauben. And if somebody got offended, und wenn jemand beleidigt ist, that's not my problem. Das ist nicht mein Problem. I went up by faith. I trusted God. Ich bin im Glauben da hinein. Ich habe Gott vertraut. I preached his word as I thought best. Predigte das Wort nach bestem Gewissen. And if I said something wrong, I can be corrected. Wenn ich was falsch gesagt habe, kann ich korrigiert but werden. If I was walking in the light, aber wenn ich im Licht gegangen bin, then I'm not going to receive the projections of the devil. Dann werde ich die Projektionen des Teufels and nicht annehmen. And that applies to business. Das wendet sich im Geschäft an. To school, in der Schule. To relationships, in Freundschaft. To everything I do in the church. In allem, was ich in der Gemeinde tue. It applies to the worship team. Es wendet sich an to the buffet. auf dieses Anbetungsteam, auf das Befehl. He will guard us when we take that first step. Er wird uns behüten. And don't remember, he'll be there when we make that last step. Und er wird auch da sein, wenn wir den letzten Schritt machen. When we go out, wenn wir hinausgehen. When we go to the prison or wherever. Wenn wir in das Gefängnis gehen oder Herbert auch immer. Just led four people to the Lord in the prison. Herbert hat im Gefängnis vier Leute zum Herrn geführt. He is so incredibly blessed. I talked with him on the phone er yesterday. Er ist so gesegnet. Ich habe es am Telefon He's gehört. He's like in the seventh heaven. He's just you can four people really came to the er Lord. Er ist im siebten Himmel. Vier Leute kamen And zum Herrn. And he's had a number of conversations with politicians. Er hatte einige Konversationen mit Politikern. He was begging them. Er hat sie gebettelt. Angebettelt. Got to bring God into the picture. Er hat gebetet, gesagt, ihr müsst Gott hineinnehmen in das ganze Bild. Ihr müsst es tun. We can only pray. Wir können nur beten. We can only pray. Wir können nur beten. And keep confessing. Und fort zu bekennen. And not waver. Und wankt nicht. Wavering is something that is very common. Wanken ist so verbreitet. It happens. Das passiert. We waver. Well, what do you think? Was denkst du? Ja. I remember when I came back when we lost the campus in Baltimore. Ich kann mich erinnern, als wir unsere Liegenschaft in Massachusetts verloren haben in Lenox. Whole campus. Die ganze Liegenschaft, den ganzen Gebäude. Absolute injustice. Durch völlige Ungerechtigkeit. Lies, Lügen. And theft. Und Diebstahl. Character murder. Und das Abschlachten von Charakter. And I remember coming back. Und ich kam zurück. And then I asked this most ridiculous question. Und ich habe diese wirklich lächerliche Frage gestellt. That I have to laugh at till today. Bis heute muss ich darüber lachen. I said, sagte ich, "What's Pastor Stevens doing?" Was macht Pastor Stevens? The person looked at me and said, die Person sah mich an und sagte, "He's going forward." Er geht weiter. Er macht weiter. Oh, right, right, ja, right. Ja, danke, dass du mich erinnerst. Like, what did we that same time? In der gleichen Zeit. Two more teams went to the mission field. Zwei Teams sind aufs Missionsfeld noch zusätzlich Radio gegangen. Radio never stopped. Das Radio hat nie aufgehört. People kept getting saved. Radiosendungen. Leute wurden weiter gerettet. The night that he drove down. Die Nacht, an der er runterfuhr. Down to Baltimore, him and his wife. Baltimore, er und seine Frau. They went to a restaurant. Sind sie in ein Restaurant? And they thought, let's witness to somebody. Und sie dachten sich, lass uns wem ein Zeugnis geben. So they walked in and they just found someone sitting by themselves. Und sie sind zu jemandem hin, der alleine da saß. They said, let's just keep soul winning. Und sie sagten, gewinnen wir Seelen. Right? And they just witnessed to this lady for like an hour or so. Sie haben dieser Dame eine Stunde was ein Zeugnis gegeben. No wavering, just forward. Nicht wanken, weiter. God works beyond. Gott arbeitet jenseits. Abundantly beyond. Reicher, and more abundantly beyond. Mehr reichlich jenseits. And I'm trying to speak as loud as I can over this telephone. Ich versuche so laut zu sprechen durch dieses Telefon. More than we ask or think. Mehr als wir bitten oder nur denken. Right? More. Ja. The spirit of Caleb. Der Geist Kalebs. Give me this mountain. Gebt mir diesen Berg. Give me this mountain. Ich will den Berg. 45 years from tonight. In 45 Jahren. How many mountains will we have asked for? Um wie viele Berge werden wir gebetet haben? How many mountains will we have said, Lord, give us this mountain? Um wie viele Berge werden wir Gott gebeten haben, Herr, gib uns diesen Berg? And then not wavered. Und dann nicht gewankt. But asked in faith. Aber im Glauben gebetet. Lord, give us this district. Herr, gib uns diesen Bezirk. Really? Ah, wirklich? Yeah. Yeah. Can you drink the cup? Kannst du die Schale trinken? I think we can. Ich glaube, wir können. We want to try. Wir wollen es versuchen. Okay. Gut. You understand. Du verstehst. When you walk by faith, wenn du im Glauben gehst, and you become the salt of the earth, wirst du zum Salz der Erde. It changes people's lives. Und das Leben der Leute wird verändert. And it sets people free. Und es setzt Leute frei. And when you set people free, wenn du Leute freisetzt, people who hold them captive are not so happy. Dann sind die sie gefangen gehalten haben, nicht sehr froh. Right? This is where persecution starts. Und dann fängt Verfolgung an. Because the captors, weil die Gefangenhaltenden, yeah, they want their captives. Die wollen ihre Gefangenen right? behalten. Right. The alcoholic wants his wife. Der Alkoholiker will seine as Frau a slave. Als Sklaven. The pimps want their prostitutes. Die Zuhälter wollen ihre right? the Prostituierten drug behalten. Pushers want their drug addicts. Die Drogenhändler wollen die Drogenabhängigen weiterbehalten. The religious leaders want their people in bondage. Die religiösen Leute wollen ihre Nachfolger weiter in Knechtschaft halten. And when we say we want this mountain, wenn wir sagen, wir wollen diesen Berg, there's a cup to drink. Dann müssen wir eine Schale trinken. But that's the price. Das ist der Preis. 45 years from tonight, in 45 Jahren, we can sit here and say, können wir hier sitzen und sagen, we were all together that night. Wir waren alle zusammen damals. And we believe the promises of God. Und wir haben die Verheißungen that Gottes God geglaubt. Is more than able. Dass Gott mehr als fähig and ist. We'll give testimony 45 years from und wir tonight, können Zeugnis geben in 45 Jahren. All that God did, über all das, was Gott tat. That was beyond, das jenseits war. Abundantly beyond, reichlich jenseits. More abundantly beyond, mehr reichlich jenseits. And far more abundantly weit beyond. Reich, mehr jenseits reichlich. And maybe, und vielleicht, it won't be long before we see this politician or someone come to the Lord. Dauert's nicht mehr lang, bis ein Politiker oder jemand sehr Amen. Prominenter zum Herrn kommt. So let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, I thank you tonight. Danke dir heute. I thank you for your promises. Ich danke dir für deine Verheißungen. Lord, we are a wavering kind of people. Herr, wir sind so leicht wankelmütig. We are so fearful at times. Haben so viel Furcht. But we don't want to be. Aber wir wollen es nicht. We want you to anoint us with the spirit of Caleb. Wir wollen, dass du uns mit dem Geist Caleb salbst. We don't ever want to waver in our confession. Wir wollen nicht wankelmütig sein in unserer Bekenntnis. For you are faithful. Weil du bist treu. And the things we ask for. Und die Dinge, um die du bittest. A school for children. Eine Schule für Kinder. A high school. Eine Mittelschule. A university. Eine Universität. A Bible school of 200 students. Eine Bibelschule mit 200 with branches all throughout the country. Mit Zweigstellen im ganzen Land. Good relationships with 50 to 100 other churches. Gute Verhältnisse, Beziehungen zu 50 bis 100 anderen Gemeinden. Father, we pray today. Vater, wir beten heute. We pray for this country. Wir beten für dieses Land. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.